Abschnitt 17 aus Das Rote Zimmer von August Strindberg, übersetzt von Emil Schering. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 17. Kapitel Natura. Falander saß eines Nachmittags zu Hause und studierte eine Rolle, als ein leichtes Klopfen, zwei Doppelschläge an der Tür zu hören war. Er sprang auf, fuhr in einen Rock und öffnete. »Agnes, das ist ein seltener Besuch. Ja, ich musste dich sehen. Es ist so verdammt langweilig.« »Wie du fluchst. Lass mich fluchen. Das ist schön. Gib mir eine Zigarre. Ich habe 6 Wochen lang nicht geraucht. Diese Erziehung macht mich verrückt.« »Ist er denn so streng?« »Er sei verflucht.« »Pfui, Agnes, wie du sprichst. Ich darf nicht mehr rauchen. Nicht mehr fluchen.« »Nicht mehr Punsch trinken, nicht mehr abends ausgehen. Aber lass mich nur erst verheiratet sein, dann...« »Ist es sein voller Ernst?« »Sein vollkommener. Sieh dir dieses Taschentuch an.« A.R. mit der Krone und den 9 Kugeln. »Wir haben die gleichen Initialen und ich habe seine Schablone nehmen müssen. Ist das nicht fein?« »Ja, das ist fein. So weit ist's also gekommen.« Der Engel im blauen Kleid warf sich selbst herrlich aufs Sofa und ließ die Zigarre qualmen. Falander betrachtete ihren Körper mit Blicken, als mache er einen Kostenanschlag, und sagte dann, »Trinkst du ein Glas Punsch?« »Ja, gern.« »Liebst du deinen Verlobten?« »Er gehört nicht zu der Sorte Männer, die man wirklich lieben kann. Übrigens weiß ich das nicht. Lieben, was ist das eigentlich?« »Ja, was ist das?« »Oh, du weißt es wohl. Es ist sehr achtenswert, schrecklich sogar. Aber... »Aber?« »Er ist so ordentlich.« Sie sah Falander mit einem Lächeln an, das den abwesenden Bräutigam gerettet hätte, wenn er's gesehen hätte. »Er ist nicht artig gegen dich?« fragte Falander in einem neugierigen und unruhigen Ton. Sie trank ihr Glas Punsch aus, machte eine Kunstpause, schüttelte den Kopf und sagte mit einem Theaterseufzer, »Nein.« Falander schien mit der Antwort zufrieden zu sein. Es wurde ihm sichtlich leichter ums Herz. Er setzte seine Inquisition fort. »Es kann lange dauern, ehe du dich verheiraten kannst. Er hat noch keine einzige Rolle bekommen.« »Nein, das weiß ich.« »Wird es dir nicht langweilig werden?« »Man muss Geduld haben.« »Hier muss man Folter anwenden«, dachte Falander. »Du weißt doch, dass Jenny jetzt meine Geliebte ist.« »Das alte, hässliche Weibsstück!« Es zog eine ganze Schar weißer Nordlichtflammen über ihr Gesicht und alle Muskeln setzten sich in Bewegung, als ständen sie unter dem Einfluss einer galvanischen Säule. »Sie ist nicht so alt«, sagte Falander kaltblütig. »Hast du gehört, dass der Kellner vom Ratskeller in dem neuen Stück als Don Diego debütieren und Rehngelm seinen Diener spielen wird?« »Der Kellner wird sicher Erfolg haben, denn die Rolle spielt sich von selbst. Den armen Rehngelm aber wird die Schande zerschmettern.« »Gott im Himmel, was sagst du?« »So ist es.« »Das wird nicht geschehen.« »Wer kann das verhindern?« Sie sprang vom Sofa auf, leerte ein Glas, fing laut an zu weinen und brach in die Worte aus. »Oh, wie bitter die Welt ist, wie bitter! Es ist, als belauche eine böse Macht all unsere Wünsche, um sie durchkreuzen zu können, spioniere unsere Hoffnungen aus, um sie zu vereiteln, errate unsere Gedanken, um sie zu ersticken. Wenn man sich selbst alles Böse wünschen könnte, müsste man's tun, um diese Macht zum Narren zu halten.« »Sehr wahr, meine Liebe, darum muss man immer davon ausgehen, dass es schlimm enden wird. Das ist aber nicht das Traurigste. Ich will dir einen Trost geben. Du weißt, jedes Glück, das dir zuteil wird, geschieht immer auf Kosten eines anderen. Wenn du eine Rolle bekommst, so kriegt eine andere sie nicht. Und dann windet sich die wie ein getretener Wurm, und du hast etwas Böses getan, ohne es zu wollen. Also selbst das Glück ist vergiftet. Dein Trost im Unglück sei, dass du mit jedem Missgeschick, in das du gerätst, eine gute Tat vollbracht hast, wenn auch ohne es zu wollen, und unsere guten Taten sind der einzige reine Genuss, den wir haben. Ich will keine guten Taten vollbringen. Ich will keine reinen Genüsse haben. Ich habe genau das gleiche Recht auf Erfolg wie andere. Und ich werde Erfolg haben. Um jeden Preis, muss ich aufhören, die Kammerjungfer deiner Geliebten zu spielen. Ah, du bist eifersüchtig. Lern mit Geschmack Misserfolg haben, das ist größer und viel interessanter. Sag mir eins, liebt sie dich? Ich fürchte, sie hat sich allzu ernst an mich gehängt. Und du? Ich werde nie eine andere als dich lieben, Agnes. Er ergriff ihre Hand. Sie sprang vom Sofa auf, so dass ihre Strümpfe zu sehen waren. Glaubst du, es gibt etwas, das man Liebe nennt? Fragte sie und richtete ihre großen Pupillen auf ihn. Ich glaube, es gibt mehrere Arten Liebe. Sie ging einmal durchs Zimmer und blieb an der Tür stehen. Liebst du mich ganz und ungeteilt? Fragte sie, indem sie die Hand aufs Türschloss legte. Er dachte zwei Sekunden nach und antwortete, »Deine Seele ist böse, und ich liebe das Böse nicht.« »Ich kümmere mich nicht um die Seele. Liebst du mich? Mich?« »Ja, so tief. Warum hast du mir Renjelm geschickt?« »Weil ich fühlen wollte, wie es ist, wenn ich dich nicht besitze.« »Du hast also gelogen, als du sagtest, du habst mich satt.« »Ja, das habe ich.« »Oh, du Teufel!« Sie hatte den Schlüssel hereingenommen und er hatte die Jalousien herabgelassen. Ende von Abschnitt 17.